Abschnitt 3 aus Hetzjagd durch die Zeit von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Schollenjagd und Haifischfang, Kapitel 9 bis 11. Kapitel 9: Verkehr auf flüssigem Platze. Nördlich von Wangerog, Spiekeroog, Langeoog und Baltrum pendeln wir seit 14 Tagen. 10 Seemeilen nord-nordwest, Netz aufziehen, umkehren. 10 Seemeilen süd-südost, Netz aufziehen, umkehren. Tag und Nacht. Niemals stockt der Motor. Alle 3 Stunden ruft der Wachhabende sein Reise, Reise in Tain, in die Kojen. Die Schläfer springen auf, das Netz wird gehisst, ausgeworfen, die Dutt durchsucht, Fische sortiert, ausgeweidet, der Kahn wendet. 10 Seemeilen nord-nordwest, 10 Seemeilen süd-südost. Manchmal sind die Wellen ruhig, manchmal steht der Steven senkrecht, manchmal scheint der Mond, manchmal ist hohe See. Dann haut der Giekbaum wie ein Tobsüchtiger um sich, das Mast und Takel stöhnen, das Bullentau reißt und vom Großsegel frei herabbaumelt, unheimlich bald hier, bald dort auftauchend. Wind und Meer sind ein ziemliches Einerlei. Fragt man aber, ob man hinauf oder hinunter segelt, kriegt man grobe Antwort. Du Mottenkugel, kennst du dich auch nicht aus, wenn du mit der Straßenbahn denselben Platz 100-mal auf und ab fährst? Siehst du nicht, Steuerbord, den Helgoländer Leuchtturm? Achte aus, die 3 festen Lichter der Weserschiffe, das 3-malige Blitzen vom Norderneyer Feuerschiff. Die Seeleute fühlen sich nicht verlassen. Dort ist der Kutter von Hannes. Den nennen wir nur Admiral Hannes, weil er Disziplin hält wie auf einem Panzerkreuzer. Sogar Teppiche hat er im Logis. Man sagt, er schrubbt die Ecken hinter den Bullern mit der Zahnbürste. Der Landrat Lahusen, der gehört dem Fietsche. Sein Kompagnon hat in Finkenwerder eine Gastwirtschaft übernommen, seinen Anteil am Kutter einem Fischhändler verkauft. Und der will den Fietsche rausekeln, weil ihm das halbe Fahrzeug nicht genug einbringt. Der HF 192 fährt mit voller Kraft und fischt mit 70 Faden. Wir fahren halbe Kraft mit 160 Faden. So sind die Motore verschieden. Die Schiffe wenden aufeinander zu und die Hand am Mund berichtet man schreiend das Fangergebnis der letzten Stunden. Kommt einer vom Hafen, so erkundigt man sich, wie der Markt ist und wie es daheim geht. Einmal, morgens um 7, 4 Meilen westlich von Norderney Feuerschiff, erhält unser Schiff einen Stoß, dass es je dreht und beide Galgen, die an Bord befindlichen Rahmen für die Scherbretter, nach außen gedrückt werden, als wären sie aus Pappe. Wir sitzen fest. Die Trossen haben sich in einem Wrack verfangen. Ein aufgeregtes Manöver beginnt. Hinten wird gestoppt, vorne gehieft. Morsches Gebälk, Teile von alten Masten, wohl eben abgebrochen, sind in den Maschen verfitzt. Unversehrt die Trossen. Sie verraten nichts von dem Geheimnis, mit dem sie uns verbanden, verraten nicht, was unmittelbar unter uns ist. Vielleicht ungeheure Schätze, vielleicht modernde Menschen, vielleicht Skelette von Seeräubern. Nie werden wir es erfahren. Unser Kahn ist wieder flott. Wir wenden nach Nord-Nordwest, versuchen, die Galgen gerade zu hämmern und das zerrissene Netzwerk auszubessern. Der Schaden ist nicht groß. Vor 3 Monaten war es Ärger. Da ging durch ein solches Wrack der ganze Kantudel zum Teufel. Grundtau, Scherbretter und Kurleine. holländische Dampfer, erkennbar daran, dass sie kein Back und keine Türme haben, aus Imeuden an der Säudersee kreuzen unsere Reise und dänische Motorschiffe mit wehendem Dänebro bringen Schollen nach Hamburg, dort die Preise zu verderben. Schau, der Jonas Hinrich zieht schon ein. Tungenknieper kommt achtern auf. Er ist aus Eisen, sein Motor hat 100 Pferdekräfte und 6 Mann sind an Bord, aber er rentiert sich ebenso wenig wie unser Kasten. Wir verbrauchten für 220 Mark Gasöl bis jetzt, für 45 Mark Schmieröl zur Maschine, für 24 Mark Eis. Als vor einem Vierteljahr unser Schiff vom Netz und den Scherbrettern überhaupt nichts widersah, war der Schaden 580 Mark hoch und außerdem beinahe kein Fang. Im Herbst flog der Zylinderdeckel vom Motor weg, ein paar Wochen später ist die Pleuelstange gerissen und das Kurbellager ausgebrannt, hat auch schönes Geld gekostet. Über 3000 Mark Schulden lasten auf dem Fischerkahn. Unsere Reise von 14 Tagen bringt 800 Mark brutto. Was bleibt bei diesen Spesen? Beinahe 300 Mark gehen also ab für Motoröl und Eis. Der Matrose kriegt 10%, das sind 50 Mark. Der Schiffsjunge 5%. Um 80 Mark wurde Proviant gekauft. Der Mann, der uns helfen wird, in St. Pauli die Fischkisten an Land zu tragen, muss auch entlohnt werden. 1000 Mark zahlt man jährlich für Versicherung. So hat jeder der beiden Eigentümer, Klammer auf, Klaas ist Onkel Heinz Sozius, Klammer zu, für 14 Tage ununterbrochener Arbeit, Tag und Nacht und das ganze Risiko kaum 150 Mark. Und wie viel Mann sind schon in See geblieben? Kapitel 10: Behandlung der Beute. Ist das Netz hochgezogen, wird die Ernte geschlichtet. Zu Füßen des schleimigen, schmutzigen und zuckenden Berges stellt man 4 Behälter. Der erste nimmt Mattgut auf: Seezunge, Steinbutt und Tarbutt. Bottich Nummer 2, die größeren Schollen und Kabeljau. Der dritte, das Schomom, Schollen von weniger als einem Pfund, Scharben, Knurrhähne und Rochen. In Nummer 4, eine Kiste, fliegen die Kohlenstücke, die man mitgefischt hat und die sich nach ein paar Tagen zu Meterzentnern häufen. Taschenkrebse, sie haben aber gar nicht Taschenformat, sondern sind oft 30 cm lang, fasst man bei den Hinterfüßen, bis zu denen die Scheren nicht reichen, und wirft sie in den Bünn, das offene Wasserbassin mittschiffs. Bei Cuxhaven müssen wir sie allerdings, damit sie noch lebend auf dem Hamburger Markt um je einen Groschen verkauft werden können, in einen Korb packen, denn Trockenheit vertragen sie eher als Süßwasser. Weitaus der größte Teil des Emporgezogenen ist unbrauchbar. Einsiedlerkrebse, Quallen, Sterne, Muscheln, Knochen, Holzstücke, durchlöcherte Körbe, Flaschen mit zerbrochenen Hälsen, morsche Stricke, verfaulte Säcke, zerschlissene Kleidungsstücke und vor allem die halbwüchsigen Exemplare der Butt- und Schollenwelt. Widerstandslos lassen sich die unverwendbaren Tiere mit der Hand oder mit der Schaufel aufnehmen, als wüssten sie, dass es ihnen nicht ans Leben geht. Ins Meer zurückgekehrt schießen sie, die noch vor einer Sekunde so leblos auf Deck lagen, mit weitem Stoß davon. Eine halbe Stunde lang arbeitet der Spaten, um den Großteil dessen, was man dermaßen mühselig der See entrissen hat, der See wieder zurückzugeben. Die Eingeweide schleudert man gleichfalls über die Bordwand, aber sie kommen nicht bis ins Wasser. Möwen umlungern unser Fahrzeug, Aasgeier des Ozeans und schnappen das Futter im Fluge. Bevor man den Steinbutt in den zuständigen Bottich warf, hat er einen Messerstich an die Wurzel der Schwanzflosse bekommen, auf dass das Blut abfließe und das Fleisch weiß bleibe. Nun werden unterhalb der Kiemen die Innereien herausgeschnitten. Groß ist die Leber und delikat. Die meisten Konservenfabriken stellen Gänseleberpastete nicht aus Gänseleber, sondern aus Steinbuttleber her. Das ausgeweidete Herz eines Butt legen wir auf die Setzborte. Genau 30 Minuten zuckt es noch regelmäßig. Geschlachtet wird auch die Seezunge. Galle, Blase, Leber, Herz und Darm fliegen möwenwärts. Von Schollen und Schaben spült man Schleim und Schlamm ab und bettet sie in flachen Kisten auf Eis. Im Gefrierraum wird alles geschlichtet. Über Deck klatscht das Wasser aus vielen Eimern, den Unrat beseitigend. 60 bis 70 Minuten dauert normalerweise die Arbeit. Da alle 3 Stunden hochgezogen wird, hat man Tag und Nacht abwechselnd 2 Stunden Rast und 1 Stunde Fron. Einer der Matrosen bleibt als Wache am Steuerrad. Kapitel 11 Interieur. Die anderen stecken unten im Logis. Die Kombüse ist wie eine Kiste, gerade so groß, dass die Holzleiter stehen kann, und unter dieser Stiege der Herd. Angrenzend die Kajüte. Sie hat 4 Meter im Geviert, die Petroleumlampe schwelt, alte Stiefel und Kleider und Papiere dunsten, Küchengeruch dringt intensiv ein. 6 Menschen schlafen und rauchen und primen und spucken und essen und verdauen darin. 4 hölzerne Schränke mit luftdicht verschließbarer Tür, auf der die Namen des Fischers und seiner Ehefrau geschnitzt sind, dienen als Schlafstellen. An den Kojen der Bemannung ist ein Spruch. Hier eben überhin ist besser als oben bön. Allerdings bleiben die Türen zu den Bettstätten meistens offen, und die Schiffer schlafen, indem sie die Beine mit den bis zum Schritt reichenden Stiefeln heraushängen lassen. Es lohnt sich nicht, sie aus- und wieder anzuziehen. In 2 Stunden ruft der Wachhabende sein »Reise, Reise in Tain« hinab, und das heißt »Aufstehen, aufstehen, einziehen«. Zum Waschen ist keine Gelegenheit, so nötig man es auch hätte. Schlamm und Blut vom Sortieren und Ausweiden der Fische, Teer und Tran vom Ausbessern der Netze, Schmieröl und Ruß von der Bedienung des Motors haften an unseren Händen. Was tun? Meerwasser nimmt keine Seife auf und reinigt nicht. Mit dem Süßwasser in der Tonne ist sparsam umzugehen. Außerdem bringt es Unglück, wenn man sich während der Fahrt wäscht, das weiß jeder Seemann. Zum Ersticken dick ist die Luft im Logis, die Luke wird nicht geöffnet. Nur Muffigkeit bedeutet der Besatzung, nach 10 bis 12 Stunden täglicher Arbeit in mehr als frischer Luft, vollkommene Traulichkeit. Klammer auf. Ähnlich wie sich der Bauer in eine verräucherte, dumpfe, niedrige Stube setzt oder in eine drückende Last von Daunen bettet, Klammer zu. Diese Überkompensation kommt auch in der Kleidung der Schiffer zum Ausdruck. 2 Trikots, einen Sweater und noch eine Islandjacke tragen sie, Wollschal um den Hals, Unterhose aus blauem Tuch, 2 Paar Wollstrümpfe, Seestiefel bis zu den Oberschenkeln, Anzug aus dickstem Stoff. So schlafen sie in den Federbetten der Koje, dass ihnen Schweiß aus allen Poren strömt, so robotten sie, noch um Flottenmütze oder Südwester bereichert, selbst bei Sonnenschein und Windstille, während eine Landratte barfüßig und barhäuptig und halbnackt auf Deck bleibt. Gegessen wird gut. denn Arbeit und Seeluft machen hungrig und erfordern Kräfte. Um 80 Mark wurde in Cuxhaven für die 14-tägige Reise Proviant eingekauft. Speck, Erbsen, Butter, Kaffee, Salz, Kartoffeln, Salami und so weiter. Aber schon vom dritten Tage an essen wir das, was wir erbeuten. Gebratene Fische, Steinbuttleber, Krabbensalat, gebackene Seezunge. So frisch bekäme man es an Land selbst zu höchsten Preisen nicht. Auch süße Speise gibt es manchmal, die ein hierher verschlagener Literaturausdruck Frühlingserwachen nennt. Koch ist der 15-jährige Schiffsjunge, der Moses, und er macht seine Sache ganz gut, obwohl uns zu wünschen wäre, es bestünde wenigstens für ihn eine Möglichkeit, sich zu waschen. Schlimm genug, dass sie für uns nicht vorhanden, wir müssen mit den Händen essen. Und die Hände gleichen den Schollen, die wieder ihrerseits eine chromatische Anpassung an den Schlamm durchgemacht haben. Wasserklosett ist das Meer. Als einziger Etikettefehler gilt es an Bord, auf die falsche Seite zu gehen, dorthin, woher der Wind kommt, weshalb man sich den Schüttelreim einpräge, Seeleute machen's auf der Lee-Seite. Ist der Fischzug gut, ist die Laune gut. Man erzählt von den goldenen Tagen des Spritwechselns, da die Kutter von den Schmugglern zur Fahrt nach Skandinavien gemietet wurden. Wiederholt verdiente man massig Geld, wiederholt wurde man erwischt. Der Bruder unseres Steuermannes hat sein Fahrzeug in einem norwegischen Hafen stehen, es ist beschlagnahmt. Einträglicher Fänge wird gedacht. Nicht immer muss die Rentabilität von Fischen stammen. Vor ein paar Wochen fand ein Blankeneser Ewer im Netz einen Totenkopf mit goldenem Gebiss. Und der Büsumer Krabbenfischer Thies eine Menschenhand mit platingefasstem Brillantring. Nahe von Norderney ist vor Monatsfrist ein Schiff gestrandet, das Goldbarren und Silberkisten nach Deutschland bringen sollte. Für die Bergung bekamen die Norderneyer 100.000 Mark. Mit Schiffbrüchigen hat man hier überhaupt viel zu tun. Als bei Borkum Riff die Bulgaria unterging, zogen die Finkenwerder Fischer mehr als 50 Leichen aus der Tiefe. Mannigfach sind die Gefahren. Im März nahmen Hamburger Seeleute einen Passagier mit, der die Mannschaft erschoss und den Kutter in England zu verkaufen suchte. In London wurde er verhaftet und hingerichtet. Seither ist man misstrauisch, und unsere Schiffer sind von ihren Kameraden beschworen worden, mich nicht mitzunehmen. Da wir Glück hatten, schönes Wetter und reichen Fang, lachen sie jetzt über diese Warnung. Von Erlebnissen an Land, vom Jahrmarkt in Finkenwerder spricht man, streitet, welche Fischerkneipe der Nordsee den steifsten Grog serviert, und schickt den Schiffsjungen, wenn das Gespräch noch stärker abbiegt, aus der Kajüte, indem man ihn anschreit: »Musst du jümmer Tau hören, wenn Vater snackt?« Manchmal vertreibt man sich die Zeit mit einem Spiel, das darin besteht, Worte wegzulassen aus dem Lied: »Unser Hans hat Büchsen an und die sind bunt. Er hat bannig Knöppe dran und die sind rund.« Keiner von den Fischern kann schwimmen, wofür sie sogar eine Begründung haben. Wenn man über Bord geschleudert oder schiffbrüchig wird, so könne man sich auf hoher See durch Schwimmen ja doch nicht retten, und der Versuch eines Kampfes mit den Wellen verlängere nur Verzweiflung und Todesringen. Fast immer haben wir gefiederte Passagiere, Zugvögel, die auf ihrer Überquerung des Ozeans ausruhen oder ein Stück des Weges fahren wollen. Auf dem Steven sitzen sie, unter dem Bugspriet, oft 4 bis 5 beisammen. Die beiden letzten Tage fischten wir mit leichtem Garn, den Schollennetzen, die die Gefangenen nicht beschädigen. Nach je einer Stunde wurde eingeholt. Die Beute kam lebend in den Bünn, um noch lebend am St. Pauli Fischmarkt verauktioniert zu werden. Am 14. Tage morgens zogen wir den Korb vom Besanmast und wendeten heimwärts. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Klaus Missfeld.